Was ist nun mein Vorschlag, wie dies zu ändern ist? Es ist sehr einfach. Jeder Bürger, der mit Vollendung des 21. Lebensjahrs und der Absolvierung von Wehr- oder Zivildienst das Wahlalter erreicht hat, muss sich einmal am Anfang der Legislaturperiode entscheiden, ob er wählen gehen will oder ob er Staatstransfers in Empfang nehmen will. Diese Entscheidung gilt dann jeweils für die Dauer der Legislaturperiode und wird mit der neuen Periode auch neu getroffen. Da jeder Bürger diese Entscheidung in eigener Mündigkeit trifft und ihm niemand das Recht nehmen kann, sich für das Wahlrecht zu entscheiden, bleibt das Wahlrecht im Gegensatz zu den Behauptungen meiner Kritiker auch allgemein. Von einer Abschaffung des Wahlrechts kann also überhaupt nicht die Rede sein. Wer mir deshalb Demokratiefeindlichkeit vorwirft, verkennt zudem, wohl mit Absicht, dass die Einführung einer solchen Regelung nur durch Mehrheitsbeschluss des Volkes im Zuge der Annahme einer neuen Verfassung überhaupt durchgeführt werden kann. Dann ist sie aber nicht antidemokratisch, sondern das Ergebnis eines demokratischen Prozesses. Ich nehme daher für diesen Vorschlag in Anspruch, dass er die Demokratie in Wahrheit verteidigt. Konkret heißt das, wer Geld vom Staat annimmt, egal ob in Form von Sozialhilfe, Hartz IV, Subventionen, Vergünstigungen oder Sachleistungen, der geht nicht wählen. Würde er wählen gehen, dann würde er mitentscheiden über Vorteile, die ihm selbst zugutekommen und für die andere mit ihrem sauer verdienten Geld aufkommen sollen. Das ist ein Interessenkonflikt und eine spezielle Form der Korruption. Diese Form der Korruption unterminiert die Demokratie und die Herrschaft des Rechts. Sie fördert Politiker, deren Karriere und Bestreben nicht auf das Gemeinwohl ausgerichtet sind, sondern auf die eigene Karriere und Wiederwahl. Sie erzieht alle Gruppen einer Gesellschaft, so laut wie möglich nach Transfers zu schreien, sich gegenseitig im Wettbewerb des Lobbyismus zu überbieten und so den demokratischen Prozess zu einem Hauen und Stechen am vermeintlich freien, aber in Wahrheit von den Leistungsträgern bezahlten kalten Buffet zu degenerieren. Wenn ich in Frankfurt Plakate zur Kommunalwahl 2021 sehe, dann bieten diese ein Musterbeispiel für diesen Erosionsprozess. Dort verspricht die SPD kostenlose Kita-Plätze für alle. Jeder Mensch mit einem Intelligenzquotienten oberhalb der Zimmertemperatur weiß natürlich, dass sie nicht kostenlos sind, sondern im besten Falle gebührenfrei, also dass die Kosten nicht von Nutzern, sondern von jemand anderem zu tragen sind. Der Begriff kostenlos ist also eine bewusste Irreführung und Verdrehung, auf die Empfänger dieser Wohltat nur zu gerne hereinfallen. Ebenso verspricht man durch die gleiche Partei, die Mieten einzufrieren oder zu deckeln, damit Wohnraum bezahlbar bleibt. Was in Wahrheit gemeint ist, ist natürlich nicht die Kosten des Wohnens zu reduzieren, sondern die Rechnung anderen aufzubürden. Es ist notwendig, die demokratische Wahl mit einem Element der Meritokratie, der Herrschaft der Verdienstvollen anzureichern und allen Bürgern einen Anreiz zu geben, vom Staat unabhängig zu sein und so durch Teilnahme an den Wahlen zum Funktionieren einer lebendigen, demokratischen Kultur beizutragen, die nicht auf Raub, sondern auf Beitragen aus ist. Dafür müssen wir das aktive und passive Wahlrecht ändern. Dafür schlage ich folgende Artikel unter dem Stichwort Ausübung der Staatsgewalt durch das Wahlvolk, aktives und passives Wahlrecht vor. Artikel 50. Die Staatsgewalt geht vom Volke aus und wird vom Volke durch Wahlen und Abstimmungen ausgeübt. Jeder Staatsbürger ist mit Vollendung des 21. Lebensjahrs und der Absolvierung von Wehr- oder Zivildienstpflicht aktiv und passiv wahlberechtigt. Davon abweichend legen die Artikel 50a und 50b ein Mindestalter für bestimmte Ämter fest. Die Dienstpflicht gilt für Männer und Frauen gleichermaßen, ihre Mindestdauer beträgt 9 Monate.